Echo kommt zu der Ansicht, dass Disney mit all seinen technologischen Tricks und Kulissen gar nicht so sehr Selbstillusionen produziere. Es gelänge dem Park vielmehr in uns, den Wunsch nach Illusion zu wecken. Disneyland aber sagt uns, dass die gefälschte Natur viel besser unseren Wachtraumwünschen entspricht. Disneyland sagt uns, dass die Technik mehr Wirklichkeit geben kann als die Natur. Der Park erschaffe eine Fantasiewelt, die wirklicher sei als die Wirklichkeit. Echo spricht von totalem Theater, und mit seinem Begriff der Hyperrealität bezeichnet er diese eigene Wirklichkeit, die unsere Fantasie anregt, als eine authentische Fälschung. Jean Baudrillard geht in seiner Analyse noch einen Schritt weiter. Zunächst erklärt er den Erfolg des Parks vor allem damit, dass man es mit einer Art sozialer Miniatur- oder Comic-Version von Amerika zu tun hat, mit einer Verdichtung seiner religiösen Ausgelassenheit und seiner widersprüchlichen Werte. Ihm zufolge kann man Disneyland als eine Art komprimiertes Fantasyland im Fantasyland betrachten. Disneyland ist dazu da, die Tatsache zu verbergen, dass es das reale Land ist, das ganze reale Amerika, das Disneyland ist. Disneyland wird als imaginär präsentiert, um uns glauben zu machen, dass der Rest real ist, obwohl tatsächlich ganz Los Angeles und das umliegende Amerika nicht mehr real sind, sondern im Bereich des Hyperrealen und der Simulation existieren. Es geht nicht mehr um eine falsche Repräsentation der Realität, Ideologie, sondern darum, die Tatsache zu verschleiern, dass das Reale nicht mehr real ist, um das Realitätsprinzip zu retten. Nimmt man nun all die historischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Momente eines Landes, das aus Geschichten besteht, die historische Selbstfindung, das magische Denken, den Neoliberalismus, das Recht, an alles glauben zu dürfen und die politische Ausnutzung dieser narrativen Mechanismen, und gibt man dann noch das Doping unserer Moderne hinzu, nämlich das Internet, so kommt am Ende eine ganze Milchstraße an Märchen heraus, ein narrativer Urknall. So gesehen erscheint es nicht mehr fantastisch, sondern eher unumgänglich, dass Trump mit Kellyanne Conway eine Beraterin im Weißen Haus hatte, die von alternativen Fakten sprach. Dass eine James-Bond-Geschichte wie QAnon, die als Internetwitz anfing, zu einer Massenbewegung werden konnte und dass Wirklichkeitsfabrikanten sogar lieber die Geschichte von der gestohlenen Wahl glauben, als an eine Wahrheit, die für ihre Selbsterzählung negative Konsequenzen hätte. So kommen Tiefengeschichte einer Gesellschaft und das Narrative selbst der erzählenden, konfabulierenden Affen zusammen. Der halbstaunende, halb erschrockene, manchmal hämische Blick auf die USA führt uns jedoch zu der Frage, ob so eine Entwicklung in Richtung Wirklichkeitsverweigerung nicht auch bei uns in Deutschland möglich wäre. Hannah Arendt hätte diese Frage sicher entschieden bejaht, wie eines ihrer berühmten Zitate verrät. Der wohl hervorstechendste und auch erschreckendste Aspekt der deutschen Realitätsflucht liegt in der Haltung, mit Tatsachen so umzugehen, als handle es sich um bloße Meinungen. Begeben wir uns also spielerisch auf die Suche nach einer tiefen Geschichte Deutschlands.